Herzlich willkommen bei unserer Impulsgruppe. Gruppe sind wir nicht so richtig, sondern es ist mehr ein Impulsvortrag und ich hoffe, euch so inspirieren zu können, dass ihr auch wirklich was mitnehmt aus diesem Ganzen, aus der Veranstaltung und dass ihr nachher wisst eigentlich, was ihr gründen wollt. Nämlich, es gibt keine fertigen Lösungen von hier, sondern ein Werkzeugkasten, mit dem ihr aus einer Idee wirklich das finden könnt, was nachher bei euch funktioniert, mit euren Fähigkeiten, aber auch beim Kunden funktioniert. Und das würde ich gerne heute vorstellen. Ich würde kurz aber das Wort an den Dennis Tobias geben von der Wolfsburg AG, der das eigentlich erst ermöglicht hat, dass dieser Werkzeugkasten entwickelt wurde. Ganz kurz. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Patrick. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen hier zu unserer Session Das richtige Gründen. Ich bin Dennis Tobias, komme von der Wolfsburg AG. Die Wolfsburg AG ist eine regionale Innovationsagentur, wird getragen, einmal von der Stadt Wolfsburg und von der Volkswagen AG auf der anderen Seite. Und eine unserer Aufgaben ist auch die Unterstützung von Unternehmensgründern, Fördern von Start-ups und nach Möglichkeit natürlich auch das Ansiedeln dieser Firmen in Wolfsburg und der Region drumherum. Wir machen das jetzt seit 97, 98, haben also schon so 15, 16, 17 Jahre Erfahrung in dem Thema und haben gemerkt, dass wir mit den klassischen Tools, klassische Gründungsförderung an bestimmten Stellen einfach nicht mehr weiterkommen. Es ist so, unsere Region ist stark geprägt vom Automobilbau, ist in den Hochschulen stark geprägt von technisch orientierten Studiengängen und da war eine Herausforderung immer, dass man den Ingenieuren, den Technikern beibringt, wie kommt eigentlich aus einer Technik, die sind ja immer sehr technikverliebt und haben dann was Tolles entwickelt, aber es fehlt die Übersetzung in ein Produkt, in eine Lösung, die man einem Kunden anbieten kann. Das ist etwas, was uns aufgefallen ist, dass wir dort an vielen Stellen einfach nicht weiterkommen. Anderes Problem, was oft aufgetreten ist, dass Menschen mit den Anfangsideen weitergehen. Es gibt eine Anfangsidee, die sind verliebt, dass das auch in Ordnung ist. Ne? Wir haben ja viel von Nutzen, von Begeisterung, gerade schon gehört von Sinnhaftigkeit, aber diese Anfangsidee muss weitergetrieben werden. Es ist schön, dass man die hat, aber da ist die Reise sozusagen nicht zu Ende, es muss weitergegeben werden und das ist ein zweites Problem, was wir oft in unseren Beratungsgesprächen früher festgestellt haben, sodass bei uns irgendwo die Notwendigkeit da war, neue Tools zu entwickeln, neue Tools zu suchen und das war so mit der Anfangspunkt, dass wir uns auf die Suche gemacht haben. Wir haben vor einigen Jahren dann hier in Berlin auf dem Summit auch Patrick Stehler kennengelernt, die Methoden kennengelernt und haben schnell gemerkt, eigentlich, dass das zusammenpasst, dass wir da in die gleiche Richtung laufen. Und das war der Anfangspunkt, warum wir bei diesem Buch Das richtige Gründen zusammengearbeitet haben. Patrick hat sozusagen die Inhalte gemacht, wir haben für die Finanzierung gesorgt und ich bin sehr froh, dass das Buch jetzt erhältlich ist. Seit einem guten Monat ist es draußen und ich bin auch sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, einige Exemplare hier zur Verfügung zu stellen. Und ich bitte dann alle nach dem Workshop die Interessierten hier nochmal vorbeizukommen, sind also einige Exemplare noch da und hoffe, dass das Buch hier Anklang findet und Reiß und Absatz findet. Da habe ich aber jetzt keine Bedenken mehr bei dem Run, den wir gerade schon vor Beginn hatten. Und ja, ich würde abschließend einfach schon mal mit der Karte, liegt dem Buch auch bei, relevant sein und nicht Tipp steht drauf. Das heißt, mit der Anfangsidee ist es meistens nicht getan. Da weiterarbeiten, wie das geht, steht im Buch drin und wird jetzt im Vortrag auch nochmal von Patrick Stehler weiter gedacht und insofern viel Erfolg und allen toi toi toi für Ihre Unternehmensgründung. Bitte. Danke. Erstmal, das ist, es ist unheimlich schön, wenn plötzlich Leute auf einen zukommen und sagen, hey, die Idee, da müssen wir was draus machen und ich habe noch nie einen Sponsor erlebt, ich habe wirklich einen Sponsorvertrag gehabt, weil Sponsorvertrag hat etwas extrem Positives, sie dürfen nicht mitreden. Sondern sie sind wirklich, haben mir die Freiheit gegeben, ein Buch zu machen. Und ich glaube, das widerspricht auch sehr vielem, was eigentlich so klassische Innovationsförderagenturen machen. Und das war eigentlich auch die Stärke. Das möchte ich euch so ein bisschen teilen. Ich beschäftige mich seit 17 Jahren mit dem Thema das richtige Machen, ursprünglich aus der digitalen Ökonomie. Ihr kennt ganz vieles, die Canvas basiert auf meiner Dissertation, die total trocken ist und kein Schwein interessiert hat. Und die Frage war, was passiert eigentlich danach und wie können wir eigentlich auch Ideen bei Leuten in die Köpfe verankern, dass sie sehen, es hat eine gewisse Schönheit. Und darum geht es eigentlich. Die Welt hat sich komplett verändert, weil wir haben früher oder unsere ganzen Tools, die wir haben, basieren auf der Annahme, dass es Produkte nicht gibt und dass ein Mangel im Markt herrscht und man entdeckt eine Marktlücke und dann kann man da rein verkaufen. Das Produkt reicht dann schon. Was wir heute haben, ist ein Markt, Wir haben von allem zu viel. Also beim Faltin hat das ja schön gezeigt, Ovomatine war ursprünglich mal ein Nahrungsergänzungsmittel für rachitisgeplagte Schweizer Bergbuben. Und heute ist es ein Lifestyle-Getränk, was so teuer verkauft wird und reiner Zucker eigentlich ist. Und das widerspricht komplett der Grundidee. Aber das ist heute, wie wir Sachen in den Markt pushen mit Werbung, noch mehr Werbung. Und die Frage ist, kann man eigentlich wieder Relevanz schaffen? Und das habe ich, die Folie habe ich extra für euch Berliner gemacht. Ja, ein Berliner Professor sagte, ich sollte es richtig unten noch drunter schreiben, die Berlin-Edition. Versucht weniger hip zu sein im Unternehmertum, sondern versucht Relevanz zu haben. Und wenn ihr Relevanz das Problem löst, dann entsteht auch automatisch ein Sinn dahinter, was ihr macht. Es muss nicht cool sein, es muss nicht mit, wie die ganzen Lieferdienste mit extremem Marketing reingepusht werden, damit überhaupt der Kunde das als sinnvoller empfindet, sondern es gibt Dinge, da sagt ihr, wow, das ist ja ungewöhnlich. Und das ist genau die Sache, ihr müsst so eine Art Wow-Effekt auslösen und sagen, hey, der versteht mich ja besser als ich mich selber. Was war denn letztens so ein Wow-Effekt? Wo habt ihr das erlebt? Bei irgendeinem Unternehmen, wo ihr gesagt habt, das ist ja unglaublich, was sie machen. Irgendein Wow in der letzten Zeit gehabt? Wer von euch hat letztens einen Pass in Berlin beantragt? Ich glaube, das ist ja so ein Thema, wo man sagt, ich glaube, in diesem Jahr muss man gar nicht mehr einen Termin versuchen, um einen Pass zu bekommen. Ich bin Schweizer. Ich erzähle es mal, wie es auch gehen kann. Ich habe einen Termin gebucht, der am nächsten Tag war. Ich bin 10 Minuten früher dahin gegangen, weil man macht das so in der Schweiz, man kommt früher. Ich gehe hin, hole mir die Nummer. Als ich die Nummer drücke, macht es Piep, darf schon in diese Kiste hinein, wo das fotografiert wird. Und bevor mein Termin offiziell war, hatte ich schon den Pass. Und das ist Bürokratie. Im besten Sinne von Weber. Es löst einfach Probleme. Und ich verstehe nicht, warum auch Unternehmen, und das ist für mich wichtig, Wows können überall entstehen. Wer von euch findet zum Beispiel Buchhaltung oder Spesenabrechnung katastrophal? Ja, alle. In Australien gibt es eine Software, die heißt Xero. Und das benutzen 500.000 kleine Unternehmen. Und die haben als Versprechen an den Kunden Beautiful Accounting Software. So, das ist ja der größte Widerspruch, den man haben kann, Schönheit und Spesenabrechnung. Aber deren App ist so gut designt, dass die Spesenabrechnung so schnell geht, dass die australische Regierung total begeistert ist, dass jetzt endlich saubere Spesenabrechnungen gemacht werden. Das heißt, Innovation im Unternehmertum kann auch damit beginnen, dass ich alte Themen komplett neu denke, nämlich mit Schönheit. Warum muss Steuererklärung hässlich sein? Ja? Warum müssen Folien hässlich sein? Gibt keine Begründung dafür. Oder Bücher. Und ganz viele Themen kann ich eben neu denken von verschiedenen Sichtachsen, weil die entscheidende Frage ist, die ihr als Unternehmer beantworten müsst für eure Kunden ist, warum soll ich als Kunde euch überhaupt zuhören? Soll ich euch nur zuhören, weil ihr mich zumüllt mit Werbung? Warum soll ich mich nicht nur zuhören, sondern warum soll ich mich auch mit euch beschäftigen? Und am Ende geht es darum, was hast du mir eigentlich Relevantes zu erzählen? Darum geht es, wenn man das Richtige gründet. Ihr müsst etwas finden, was für den Kunden relevant ist. Und wenn ihr das gefunden habt, dann ragt er aus dieser Masse heraus. Dann trefft ihr den Sinn des Kunden oder schafft Sinn für den Kunden. Und damit seid ihr dann automatisch löst eine gewisse Begeisterung aus und das habt ihr ja gerade gelernt, wie das dann eben so Synapsen verändert und man wird fast ein Fan davon. Und ich bin zum Beispiel ein Fan von Schweizer Bürokratie, weil es funktioniert. Noch besser, ich mache nicht mal Spesenabrechnung mehr in der Schweiz. Könnt ihr euch vorstellen, wie das geht? Ja, der deutsche Weg, wir würden das noch stärker regulieren. Die Australier machen schöne Software und wie macht es der Schweizer das? Es gibt keine Spesenabrechnung mehr, weil wir haben ein Abkommen, oder ich habe mit meiner Firma ein Abkommen mit dem Steuerkommissär, dass ich nur Spesen über 50 Euro einreichen kann. Dafür bekomme ich aber eine steuerfreie Pauschale im Monat ausbezahlt. Prüft er das jetzt nach, ob das jetzt genau stimmt? Nö, weil wir haben noch einen Staat, der vertraut den Bürgern. Auch riesig innovativ übrigens für Deutschland. Ja? Wo Bürger dem Staat vertrauen und der Staat den Bürgern. Weil wir haben nicht das preußische Staatsverständnis, wo der Staat oberhalb der Bürger sind, sondern wir sind der Staat. Die Mitarbeiter des Staates sind unsere Angestellten. Merkt ihr? Sehr viel mit Philosophiefragen, wie unterschiedlich eben Dinge angegangen werden können. Und das könnt ihr auch auf Unternehmen übertragen. Aber was wir brauchen, sind neue Boxen, um eben Dinge auch anders zu sehen. Wenn er nur im Produkt denkt, dann kommt er nie weiter. Und wir brauchen dann auch einen neuen Prozess, um diese Boxen zu füllen. Was war wahrscheinlich der größte Entwicklungshilfebeitrag der letzten 20 Jahre? Irgendeine Vorstellung? Das Handy. Das ist schön, hat nichts mit, schön, dass ihr das beantwortet habt, wäre die nächste Frage gewesen. Welche globale Innovation hat das eigentlich ermöglicht, dass alle Kollegen dort ein Handy haben? Da hat keine Regierungsorganisation mitgeholfen, das hat keine Entwicklungshilfe geschafft, sondern den Menschen die Möglichkeit der Kommunikation zu geben, hat alles verändert. Weil plötzlich kann ein somalischer Schafhirte, der früher vom jemitischen Schafhändler immer über den Tisch gezogen wurde, weil er ja nie wusste, wie viel ein Schaf in Saudi-Arabien kostet, konnte ja plötzlich checken, wie viel es wirklich wert ist. Kleine Informationen können radikale Änderungen machen. Und die T-Kampagne ist ja auch nichts anderes, als den Zwischenhändler ausschalten und Transparenz in den ganzen Prozess hineinbringen. Aber was hat das denn ermöglicht, das Handy? Ja, jeder Handy ist jetzt da. Sie hören es mir an, ich bin ursprünglich mal in Deutschland geboren, bin dann als Ausländer dann in die Schweiz gekommen und als Ausländer sind Sie erstmal was, wenn Sie einen Handyvertrag haben? Es ist einfach sehr empfehlenswert, mal Ausländer irgendwo zu sein. Was sind Sie als Ausländer in einem, wenn Sie einen Telefonvertrag haben wollen? Sie sind ein Risiko. Punkt, aus, fertig. Ein Risiko. Und damit wurden sie als schlechter Kunde behandelt. Also ich musste ein Depot bezahlen, damit ich überhaupt telefonieren durfte vor 25 Jahren. Wie wir heute an den Flüchtlingen sehen, was ist das Wichtigste für Ausländer und Flüchtlinge? Das Telefon. Und die geben sehr, sehr viel Geld dafür aus, von ihrem Gesamtbudget für mobile Kommunikation. Der einzige Grund, warum das nie als guter Markt gesehen wurde, war, wir hatten nicht die Möglichkeit, ihnen das Geld einzukassieren. Und erst mit der Erfindung von Prepaid war es möglich, diesen Markt überhaupt erst zu schaffen. Nur, wer von Ihnen denkt in Innovationsbox-Ertragsmodell? Heute ist das hip, ja, wir machen alles als Abo und wir machen auch Spielkisten per Abo und tolle Box und wie sie heißen. Jetzt ist das hip, dass man über das Ertragsmodell nachdenkt. Aber damals, als es kam, war das ein Abfallprodukt, ehrlich gesagt. Für vom Marketing Prepaid. Und wir denken immer, wenn wir eine technische Innovation haben, dann wäre es klar, was wir damit machen. Der Kollege hier, das ist der Hans Rausing, der hat Tetra Pak erfunden. Tetra Pak ist eigentlich relativ einfach. Man nehme Karton, damals mit Aluminiumfolie beschichtet, und man kann Getränkekartons machen. Was hätte er denn mit der Innovation noch machen können? Er ist in den Getränkemarkt gegangen. Was kann man denn noch mit Karton und Aluminiumbeschichtung machen? Wir waren ja gerade in der Entwicklungshilfe. Was können wir da machen jetzt? Machen die auch. Wasserdichtes Karton bauen. Was kann man alles mit dem Zeug anstellen? Ein Haus bauen, Dach bauen, ganz, ganz viele Dinge. Und wir haben immer das Gefühl, dass ein Produkt nur einen Lösungsweg hat. Er hat sich für einen Getränkemarkt entschieden. Aber selbst im Getränkemarkt hatte er ganz viele verschiedene Optionen, was er macht. Sie können Materialverkäufer werden. Sie können Maschinenbauer werden, also Sie bauen eine Maschine, die Sie dann verkaufen. Das hat er alles nicht gemacht. Er ist nicht Hersteller von Verpackungsmaterial geworden, er ist nicht Hersteller von Maschinen geworden. Habt ihr irgendeine Ahnung, was er wurde? Der Herausforderer. Und deswegen ist er auch Milliardär geworden. Und ihr merkt, das ist der hochkreative Prozess, ist nicht das Produkt zu haben, sondern was mache ich denn für mein Produkt? Wer überhaupt mein Kunde ist? Was der gemacht hat, ist verpackte Leistung verkauft. Man kann keine Tetra-Pack-Maschine kaufen. Man kann nur verpackte Leistung aus dieser Maschine kaufen. Der Nachteil ist natürlich, ist es sehr kapitalintensiv. Ihr müsst alles vorfinanzieren. Aber einmal installiert beim Kunden, ist es eine Gelddruckmaschine. fast so unmoralisch wie die Zuckerpreise mit ein bisschen Geschmack drin. Die Marge ist phänomenal. Nur der Kunde hat es extrem geschätzt, dass er dieses Produkt bekommen hat. Und ich bin überhaupt nicht gegen hohe Margen, solange der Kunde damit auch noch zufrieden ist und nicht überzeugt werden muss im Sinne von, das ist jetzt gesund. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe nicht das Gefühl, dass eure erste Idee oder euer Produkt irgendeinen Wert am Anfang schafft, sondern ihr müsst euch immer überlegen, dass ihr diesen Umweg über das Geschäftsmodell gehen müsst. Und erst das Geschäftsmodell schafft eben den Wert. Und darum geht es. In all den Büchern, die meistens draußen sind, wird gezeigt, ja, welche Rechtsform ihr wählt. Das ist total unwichtig. Wenn ihr gefunden habt, was das Richtige ist, was Kunden begeistert und für euch Sinn macht und das ist auch möglich zu erreichen, dann werdet ihr einen Anwalt finden, der euch das regeln kann. Da müsst ihr euch alles nicht drum kümmern. Und wenn ihr es nicht schafft, 20.000 Euro für eine GmbH oder so aufzutreiben, dann fragt euch vielleicht nochmal, ob das wirklich die Idee war oder ob es mehr ein Hobby ist auf dem ganzen Weg. Jetzt möchte ich mal auf die einzelnen Bestandteile eingehen, weil was wir brauchen für das Richtige ist, wir müssen neue Denkboxen haben, das ist das Geschäftsmodell, und dann brauchen wir einen Prozess, um das zu füllen. Und das ist wie ein Werkzeugkasten. Wir sagen euch nicht, was das Richtige ist. Das weiß ich nicht, weil es hängt von dir ab, was du kannst, was du willst und du glaubst, deine Stärken zu haben. Aber ich weiß, dass du viele Punkte darüber nachdenken musst, damit du auch das wirklich in den Markt bekommst. Das bringen wir. Das ist so, wie irgendeiner, der Farbsets herstellt und Van Gogh hat dann das Bild draus gemacht. Aber der wusste auch nicht, dass Van Gogh dann so malen wird. Und wir hoffen eigentlich, dass mit diesem Werkzeugkasten einfach wir bessere und mehr Unternehmensgründungen schaffen, die einfach auch mehr Relevantes und mehr Traction bekommen. Weil da bin ich ganz mit Faltin. Entscheidend ist die Größe, dass wir eine neue Ökonomie bekommen, aber auch die muss ich einfach akzeptieren, dass es nicht alles lifestyleig sein kann, sondern wir müssen gewisse Themen einfach anders angehen, aber ruhig auch mit ökonomischem Sachverstand das Ganze machen. Und das Geschäftsmodell, was ist das? Klassisch ist es so, weil die Ursprungsidee kommt aus der Wirtschaftsinformatik, es ist so Baumodell, es ist so wie ein DNA. Das finde ich auf der einen Seite spannend, aber was komplett vernachlässigt wird, ist eben die Frage des Sinns. Warum soll ein Mitarbeiter bei euch arbeiten? Ihr könnt ihm kein Geld zahlen. Ihr versprecht ihm dann vielleicht irgendwelche Anteile, die aber auch im Moment keinen Wert haben. Und warum soll der erste Kunde dem zweiten Kunden sagen, was für eine super glatte Bude ihr seid? Es geht immer um die Sinnfrage. Und im Moment sehen wir ganz viele erfolgreiche, pseudo-erfolgreiche Geschäftsmodelle, wo wirklich nur mit dem Marketingdruck eine Position erreicht wird. Aber das wirklich gute Geschäftsmodell ist das, wo der Kunde dem anderen Kunden erzählt, wie toll ihr seid. Das ist die Sinnfrage. Und es sind vier Punkte, die ihr als Unternehmer erfüllen müsst. Das sind auch die vier Rollen, die ihr einnehmen müsst. Als erstes müsst ihr wissen, eure Value Proposition, das ist wirklich nicht das Produkt, sondern was begeistert den Kunden. Das zweite ist, ja, wie schafft ihr das? Das ist die Geschäftsarchitektur. Dann müsst ihr euch natürlich überlegen, ja, wie sieht denn das Ertragsmodell aus? Weil die Kosten habt ihr ja gerade im Blauen festgelegt. Und ganz entscheidend und fast für Gründer am Anfang am wichtigsten, wer ist eigentlich bei euch im Team und welchen Unternehmensgeist wollt ihr eigentlich in diesem Unternehmen haben? Also eben der Lotion-Hersteller scheint das gehabt zu haben, dass er das auch transferieren konnte zwischen den Werten, die sie hatten, den gelebten Werten und dass du als Kundin das mitbekommen hast. Und ihr habt eigentlich vier Aufgaben als Unternehmer. Ihr müsst Kundenversteher sein, ihr müsst Geschäftsarchitekt sein, das ist wichtig. Ihr müsst es nicht selber alles machen, aber ihr müsst wie ein Architekt wissen, welche Komponenten in welchem Zusammenhang sind. Ihr müsst die Basisökonomie verstehen, wo welche Marge anfällt, wann ihr eure Rechnung zahlen müsst und wann der Kunde zahlt, weil sonst seid ihr Konkurs. Und immer lustig ist, mit Faltin zu reden, der ja immer sagt, oh, von Buchhaltung hätte er keine Ahnung. Fragen Sie den mal nach der Marge in seinem Geschäft und was die kritischen Faktoren sind, die kann er Ihnen auswendig nach Kommastellen nennen. Das ist das, was Sie können müssen, diese Basisökonomie. Und der vierte Punkt, und das ist nicht Gewichtung, das ist der Unternehmens- oder der Teambauer, der baut ein Team zusammen. Und am Anfang ist das fast wichtiger als was sie machen, ist mit wem sie es eigentlich machen wollen.